Kuhmuckel nackt. Kuhmuckel versteckt und niemand was merkt. Oh, das einzige Jahr und das ist eigentlich gut. Wir alle wissen ja nun schon lange, dass beim Meister Eder in der Werkstatt das kleine Pumuckelbett steht und die Pumuckelschaukel unterm Regal an der Wand hängt. Aber es gibt immer wieder Kunden, die das nicht wissen und sich deshalb wundern und glauben, dass der Schreinermeister ein recht verspielter alter Herr ist. Die Frau Kunert gehört zu diesen Kunden. Und weil sie nun verspielte Menschen für besonders nette Menschen hält, hat sie dem Meister Eder da eine Sache eingebrockt, die ihn recht in Verlegenheit gebracht hat. Aber fangen wir beim Anfang an. Also, die Frau Kunert kam in die Werkstatt. Ja, grüß Gott, Frau Kunert. Was führt denn Sie zu mir her? Nein, Herr Eder, ich bräuchte heute wieder einmal was. So, haben Sie viel zu tun? Ja, unser einer hat immer viel zu tun. So. Aber wenn's nicht pressiert, Frau Kunert, dann geht schon was. Was ist denn? Ja, ich bräuchte einen Schuhschrank. Schuhschrank? Ja, aber er müsste halt ganz genau in der Größe reinpassen zwischen zwei andere Kastel. Ja. So dass man es gar nicht wegkennt. Mhm. Ich meine in der Größe und ja, so. In der Farbe, ne? Ja, auch. Ja. Ja, mein Mann hat die Maße ganz genau aufgeschrieben. Mhm. Da, das wären's. Mhm. Ja, mei. 8 Wochen sowas dauert schon, bis ich dazu komme, Frau Kunert. Ach, das macht nichts. Habe ich jetzt so lange ohne das Kastel gelebt, dann hat heute so 8 Wochen auch noch aus. So, ja, ja. Sieh, was haben's denn da Nettes? Das ist ja ein Puppenbettel. Ja. Ach, das ist aber wirklich nett. Haben Sie das selber gemacht? Ja, schon, ja. Na, dass Sie zu sowas noch kommen. Nein, das ist so eine Spielerei. Höchstens. So, ja. War das ein Modell für ein Bauernbett? Ja. Mei, und die Schaukel da. Das ist ja eine richtige Schiffsschaukel. Mhm, ja. Das war aber doch wohl kein Modell, oder? Nein, das war für, wie sag ich jetzt gleich, für Puppen für mein Nichterl. Ja, dass das dann noch bei Ihnen hängt, kriegst du das erst? Ja, das kriegt's erst, ja. Ja! Ja. Ah! Was war jetzt das? Ja, nun, da gefallen ist halt was, ne? Ja, aber ich bin für ja nix hinkommen. Ja, das glaube ich Ihnen schon, ja. Ja, manchmal gibt sowas, gell, da fällt einfach was runter, ganz allein. Es gibt komische Sachen auf der Welt, viel komischere, als Sie glauben. Wissen Sie, was ich glaube? Ja. Dass Sie recht ein verspielter Mensch sind. Ich? Na, da brauchen Sie sich gar nicht genieren. Ich mag so kleine Spielsachen für mein Leben gern. Ist wahr. Ja, Sie, wie wir noch einen Heimgarten gehabt haben, da haben wir Ecken gehabt und da haben wir Zwergerl reingestellt. Zwergerl? Ja, und einen Teich mit Fisch und eine Windmühle. Mhm. Also das war so nett, sage ich Ihnen. Das war mir das Liebste vom ganzen Garten. Die Zwergerl, was Sie nicht sagen. Na, ich geniere mich gar nicht, das zuzugeben. Und Sie sind genauso wie ich, das weiß ich. Ja, Zwergerl sind was Nettes. Erschrecken's nicht. Das passiert bei mir dauernd, dass was runterfällt. Wenn mein Pumuckl was nicht passt, dann schmeißt er einfach was runter. Was, wenn wem was nicht passt? Meinem Hauskobold, wissen's? Was, ein Hauskobold haben Sie? Ja, ja, was Sie nicht sagen. Ja. Sie haben einen Humor, Herr Eder, Sie, das gefällt mir. Ja, Sie, aber was ich sagen wollte, wo Sie doch einen Spaß am Spielen haben und sozusagen als Gesellschaft für Ihren Hauskobold, da könnte ich Ihnen meine Gartenzwerge schenken. Ja, die stehen bei mir am Speicher. Ist direkt schade drum. Nein, wissen Sie, Zwergerl kann ich keine aufstellen da herin. Ja, doch nicht da herin. Nicht. Aber in Ihre Blumenkästen vor Ihrem Werkstattfenster, da darf so ein Zwergerl nicht passen. Nein, lieber nicht. Na, die sind aber wirklich nett, die ich hab. Sieh, ich bringe Ihnen den mit dem Schubkarren. Mit dem Schubkarren? Ja, der soll Sie dann immer daran erinnern, dass Sie meinen Schubkasterl schneller machen sollen. Ach so, ja. Na, wirklich nicht. Sie, das geht nicht. Ja, warum nicht? Na. Was für andere Geschäftsleute Schaufenster ist, das sind für Sie die Blumenkästen mit einem Gartenzwerg. Sieh, ich bringe Ihnen gleich einen rüber. Sieh, das ist so was Nettes. Sie werden schauen, da bleiben alle Leute stehen, die in den Hof hinterkommen. Ja, aber... Ich bin gleich wieder da. Aber Frau Kunert... Ja, Zwergerl sind was Nettes. Liebe Frau Kunert, ja. Gartenzwerge sind besonders Nettes. Heinzelmännchen sind das, jawohl. Heinzelmännchen, allernetteste. Ja, ist ja gut. Albernes Zeug. Warum sagst du das nicht? Du weißt doch, dass ich Heinzelmännchen und all dieses Zeug überhaupt nicht mag. Und am Ende glaubst du vielleicht sogar ich wäre ein Dingsel, ein Heinzelmännchen. Nein, das glaube ich bestimmt doch, nicht. Das glaubst du. Nein, denn Heinzelmännchen sind fleißig und du bist faul. Und Heinzelmännchen räumen auf und du, was hast du wieder getan? Nuntergeschmissen hast alles Mögliche. Das hebst gefälligst wieder auf, gell? Nein, das tue ich nicht. Dann wäre ich ja ein Heinzelmännchen, das tue ich. Im Gegenteil, ich schmeiß noch was runter. Du untersteh dich. Sofort lass du die Schachtel stehen, gell? Wenn du mir versprichst, dass du keinen Gartenzwerg zwischen die Geranienlinien setzt, Gartenzwerge in Geralien vor meine Nase setzen, das beleidigt nicht nur meinen Schönheitssinn, sondern das beleidigt auch noch mich selbst, jawohl, und dazu noch alle Kobolde der Welt. Okay. Jawohl, das beleidigt alle Kobolde. Jetzt spinn doch nicht. Der Gartenzwerg ist doch bloß aus Ton oder aus Gips, der tut dir doch nichts. Und was hat er in der Hand? Einen Schubkarren hat er in der Hand, einen Schubkarren, einen Schubschmarren. Ist das ein großer Schubschmarren? Ich kann doch die gute alte Frau Kunert nicht beleidigen. Sie meint's doch bloß gut. Sie will mir doch bloß eine Freude machen. Hm? Eine was? Eine Freude. Eine Freude, ja. Ein anständiger Schreiner lässt sich keine Freude mit etwas machen, das der Pumuckl nicht ausstehen kann. Das ist ja genau so, als würde man einem Menschen einen, sagen wir vielleicht mal, das ist ja genau so, als würde man einem Menschen einen ausgestopften Affen vor das Fenster stellen. Geh, jetzt halt dich aber zurück, gell? Du vergisst immer, dass ich... Von dem uralten Geschlecht der Klabautermänner vornehme Kobolde, die das Geschick der Segelschiffe bewachten, lenkten, die in Sturm und Wind auf Meereswellen gewellt und auf den Wogen gewogt haben, während die Heinzelmännchen ein emsiges, fleißiges Landpack waren. Ja. Jawohl, emsig, niederträchtig, untertänig. Ja, jetzt fang dich nur wieder, das gell? Das waren sie. Gartenzwerg gibt's ja gar nicht wirklich, die sind ja bloß ein Spaß. Das ist doch schlimm, dass sie nur ein Spaß sind von den Menschen. Sei still, Frau Kunert kommt. Schmarrn. So, da bin ich wieder, Herr Eder. Schauen's, da ist er nicht lieb, hä? Weil wie der lacht, der Gartenzwerg unter seiner Mütze. Ja. Na, da unten ist ein bisschen ein Eck weggebrochen, aber das sieht man ja nicht. Na, was sagen Sie jetzt? Ist doch schade, wenn der bei mir am Speicher steht, wo er bei Ihnen so ein schönes Platzerl hat. Gefällt er Ihnen? Ja, also lachen tut er wirklich sehr freundlich. Jetzt warten Sie, ich stelle ihn mal gleich vor Ihr Fenster aus. Der ist in der Größe genau richtig. Ach, kommen Sie doch raus, Herr Eder. Na, das schaut lieb aus. Ja, lustig sieht schon aus, aber was denken denn die Leute von mir? Dass Sie einen Sinn für einen Spaß haben. Wissen Sie, das ist jetzt Ihr Puhwackel, oder wie Sie vorhin gesagt haben. Den werde ich hinunterwerfen, diesen lieben, netten Spaß. Jawohl, ich werde den... Also, ich muss jetzt weiter. In 14 Tagen komme ich wieder, wegen dem Schuhkasten. Auf Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiederschauen, Frau Kunert, auf Wiederschauen und vielen Dank auch. Lass die Tür auf, ich muss hinaus. Ich werfe diesen dummen Kerl vom Fensterbrett. Da geblieben. Lass mich aus, ich Scheiß, lass mich auf! Jetzt hör dich nicht so auf! Lass doch die Kirche beim Dorf. Was tut er denn, das Zwergerl schon? Diese Zwergerl, Frau Kunert ist eine alte Kundin und hat mir schon viel Kundschaft zugebracht. Schaut her, der lacht doch wirklich freundlich unter seine Zipfelmützen raus. Ja, ja, na, eine, und, eine Zipfel, eine Zipfel, ja. Eine Zipfelmütze. Was Dümmeres kann man ja überhaupt nicht auf seinem Kopf haben. Und was hat er eigentlich da unter diesem hässlichen Mund? Das ist ein Bart. Ein Bart. Wenn man so klein ist, hat man ja gar keinen Bart. Bärte sind ja überhaupt das Allerletzte, was man haben kann. Und dieser Bart, weißt du, wie der aussieht? Der sieht aus wie ein gefrorener Wasserfall. Naja, und wenn schon, wenn schon. Ich glaube, der gefällt dir wirklich, dieser widerliche Zwerg. Ja, ich weiß schon, du hättest lieber einen Gartenzwerg als einen Kobold. Aber ich kann ja nichts dafür, dass ich ein Kobold bin und kein Gartenzwerg. Ja, ist schon gut für mich. Ich werde auch nie so geschleckt ausschauen wie so ein blöder Wicht. Aber ich werde dafür auch nicht in Scherben gehen. Jawohl, und der da draußen, der geht in Scherben. Und zwar bald. So wahr ich Pumuckl heiße. Wenn ich was runterschmeiße, so ist es der Wicht, der dann zerbricht. Ja. Ganz schlicht zerbricht. Ja. Wicht zerbricht. Komm. Ist meine Pflicht. Ja. Jawohl. Jetzt sei statt, da kommt wer. Wenn der zu uns kommt und die Tür aufmacht, werde ich hinausspringen und den Zwerg hinunterwerfen. Nein, das wirst du nicht. Lass mich aus, lass mich aus. Nein, ich lass dich nicht aus. Ich sperr dich jetzt in dieses Kastel da rein, verstanden? Und da kommst du nicht mehr raus. So, da. Ich werfe da herinnen alles durcheinander. Lass mich raus. Psst, bist still. Grüß Gott, Herr Eder. Herr Winkel, grüße Gott. Ihr Stuhl ist schon fertig. Hat ja bloß das Leimen braucht. Ja, was? Der Stuhl ist fertig? Ja. Sehr großartig. Ja. Was kostet denn die Arbeit, Herr Eder? Alles darf ich durcheinander. Alles darf ich durcheinander. Alles. Was haben Sie gesagt? Nix. Ich habe nur nachgedacht, wie viel es macht. Ja. Sagen wir 8,50 €. Herr Eder, was tut denn da drinnen so? Da drin? Ja. Tut da was? Ja. Na, tut nix. Ja, hören Sie das nicht? Das klingt ja, als wäre ein Hund in den Schrank, oder? Hund? Na, gehen Sie uns auf. Ich hör nix. Da täuschen Sie sich bestimmt. Sie, entschuldigen Sie, ich muss jetzt mein Säge einschalten. 8,50 € macht's. 8,50 €? Ja. Herr Eder, können Sie noch 10 Mark rausgeben? Wie bitte? Ich habe kein kleines Geld. Ach so, ja, ich kann schon rausgehen. Ja. Ja. Sieh, Herr Eder, da ist ja doch ein Hund drin. Ich bitte Sie, machen Sie den Kassler. Sonst mache ich ihn auch. Nein, da ist nichts drin, nichts und niemand. Nicht aufmachen, nicht bitchen. Was war das jetzt da? Jetzt ist er glücklich heraus. Ja. Das haben wir davon. Ich habe doch gesagt, Sie sollen nicht aufmachen. Ja. Ich dachte, ich müsste ein Tier retten. Retten, ja. Aber ich sehe jetzt, ja, dass da gar nichts drin ist in dem Schrank. Na ja, weil er jetzt heraus ist. Wer? Der Pumuckl. Der Pumuckl? Aber ich sehe gar nichts. Ich habe weder etwas herauskommen sehen, noch ist etwas drinnen. Ich sehe gar nichts. Ja, aber mir nichts glauben. Ich habe Ihnen doch gleich gesagt, dass nichts drin ist. Nein, aufmachen haben Sie müssen. Jetzt ist er heraus. Ja, aber entschuldigen Sie, Herr Eder, wenn nichts drin war, dann kann doch auch nichts herausgekommen sein. Da ist doch etwas unlogisch dran. Und Sie sagen zuerst, dass was drin ist, und wenn nachher was rauskommt, sagen Sie, es war nichts drin, das ist doch auch unlogisch, oder? Ne? Ich bin ganz verwirrt. Ich bin jetzt wirklich völlig ganz verwirrt. Das macht nichts. Jetzt nehmen Sie den Stuhl und vergessen Sie es. Auf Wiederschauen, Herr Winkler. Ich bin stur. Auf Wiederschauen, Herr Winkler. Auf Wiederschauen, auf Wiederschauen. Pumuckl. Der Gartenzwerg steht noch vorm Fenster. Ja, da muss ich gleich hinausgehen und ihn festmachen. Herrschaftszeiten, jetzt kommt der Herr Winkler noch einmal zurück und gerade aufs Fenster zu. Herr Eder! Ja? Ich habe ganz vergessen, mich vielmals bei Ihnen zu entschuldigen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt hat's der Pumuckl geschafft. Jetzt hat er den Zwerg runtergeschmissen. Und gerade so, als ob der Herr Winkler runtergeschmissen hätte. Herr Eder. Ja. Herr Eder, Jetzt habe ich auch noch, oh, entschuldigen Sie tausendmal, Herr Eder, das muss mit dem Stuhlfuß passiert sein. Ja. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich überhaupt an den Gartenzwerg hingekommen bin. Ja, ist ja recht. Ich ersetze Ihnen alles, den Gartenzwerg muss. Ich glaube, jetzt muss ich einen Arzt aufsuchen. Nein, Herr Winkler, nein, lassen Sie das. Ich bin ja froh, dass er hin ist, der Gartenzwerg da. Dann ist er ruhig. Wirklich, jetzt gehen Sie heim, Herr Winkler, und glauben Sie mir, Sie brauchen keinen Arzt. Ich brauche keinen Arzt. Nicht verwirrt. Nein, Sie sind nicht verwirrt. Ja, also dann auf Wiederschauen, Herr Winkler. Wiederschauen, Herr Winkler. Auf Wiederschauen. Da liegt der dumme Gartenzwerg. Die Scherben sind Pumuckls Werk. Herr Winkler glaubt, es war der Fuß vom Stuhl, der ihn hinunterstoß. Pumuckl ist jetzt voll des Glücks. Der Zwerg ist jetzt in tausend Stücks. Das ist ein schönes Gedicht. Das ist das Gedicht eines Siegers über einen Gartenzwerg. Bitte sag sofort, dass das ein schönes Gedicht ist. Nein, ich sage überhaupt nichts. Bitte sag es sofort. Mit dir hat man allebei bloß Ärger. Jetzt darf ich die Scherben wieder zusammenkehren. Der liebe, ordentliche Pumuckl hilft dir dabei mit Vergnügen. Jawohl. Ja, ich habe nämlich neulich Ordnung gelernt. Du? Oder? Ja, diese Ordnung werden wir jetzt fein säuberlich anwenden. Ja, also Gartenzwergscherben liebe ich ja ganz besonders. Ja, jetzt gewickt das, sonst kehre ich dich mit drauf. Halt, nicht den Schubkarren wegkehren. Der ist ja noch ganz, der ist ja aus Holz und der hat ja auch ganz richtige Räder, weißt du, da kann sich jetzt der Pumuckl hineinsetzen und du kannst mich schieben. Hopp, jetzt komm, schieb mal. Ich bin doch nicht krank. Zuerst ärgerst mich und dann darf er dich noch umeinander schieben. Ach so, ja. Ja, das sehe ich ein. Ja, bis du dich ausgeärgert hast, muss ich jetzt eben den Schubkarren einfach alleine schieben. Ja, das tust du. Ich tue ein Stück Gartenzwerg hinein und schieb den auf die Schaufel. Mhm. Umständlicher geht's nicht. Nein, umständlicher geht's nicht. Geht's, wie kann ich da jetzt nicht stundenlang aufhalten? Wenn man ungehalten sein kann, dann kann man auch aufgehalten sein. Aber der Pumuckl hat durchgehalten und den Gartenzwerg weggehalten. Ja, und jetzt will ich dir was sagen. Was willst du mir sagen? Weißt du, wie du jetzt ausschaust mit dem Schubkarren? Nein, das weiß ich nicht. Genau wie ein Gartenzwerg. Das hat jetzt gesessen. So einen Sprung habe ich dem Pumuckl schon lang nicht mehr machen sehen. Ehrlich gesagt, der Meister Eder war ganz froh, dass der Gartenzwerg nicht mehr zwischen seinen Geranien saß. Aber nicht lange. Am nächsten Tag kam nämlich zufällig die Frau Kunert in den Hof. Und weil sie schon da war, wollte sie auch ihren Gartenzwerg besichtigen. Als sie ihn aber weit und breit nirgends entdeckte, ging sie zum Meister Eder in die Werkstatt. Grüß Gott, Herr Eder. Um Gottes Willen, die Kunert. Grüß Gott, Frau Kunert. Herr Eder, ich sehe meinen Gartenzwerg nirgends mehr. Oh mein, Frau Kunert, Ihren Gartenzwerg, ja, da ist was passiert. Ach, gestern hat ein Herr einen Stuhl abgeholt, ein bisschen ein zerstreuter Herr. Und wie er rausgegangen ist er versehentlich mit dem Stuhlbein an den Gartenzwerg hingekommen. Und der Gartenzwerg ist runtergefallen. Was? Ach, der ist kaputt gegangen. Ja, der ist kaputt gegangen. Leider, es tut mir ja so leid. Bloß der Schubkarren ist übrig geblieben. Aber wenn Sie meinen, Frau Kunert, ich ersetze Ihnen den Gartenzwerg. Jetzt reden Sie doch keinen Unsinn. Der ist ja doch bloß auf dem Speicher bei mir gestanden. So auf dem Speicher, mein Mann wollte ihn ja sowieso schon wegwerfen. Ihr Mann? Aha. Ja, außerdem haben wir noch einen. Was, noch einen? Ja, der ist genauso groß wie der da. Ja, was Sie nicht sagen. Ja, bloß hat der statt einem Schubkarren eine Angel in der Hand. Eine Angel. Aha. Ja, wissen Sie was? Ich bringe Ihnen den Gartenzwerg mit der Angel. Nein, wirklich nicht, Frau Kunert, nein. Jetzt genieren Sie sich nicht lang. Ich muss heute sowieso noch auf den Speichern auf. Ich bringe ihn Ihnen dann vorbei. Nein, also, Frau Kunert. Also dann bis später, Herr Eder. Frau Kunert, bis später. Jesus, nein. Oh mein. Sag mal, hab ich da recht und ganz richtig mit meinen zwei angewachsenen Ohren gehört? Mhm. Bringt die wirklich einen neuen? Ja, wirklich. Gartenzwerge, Gartenzwergeberge, Gartenzwerge, Scherbenberge. Jawohl, Scherbenberge. Lauter Scherbenberge macht der Pumuckl aus Gartenzwerge. Jawohl. Oh mein. Und es hat wirklich nicht lange gedauert, da hat die Frau Kunert ihren zweiten Gartenzwerg gebracht. Einen mit einer Angel. Und sie hat ihn wieder zwischen die Geranien gesetzt. Kaum war sie weg, hat der Meister Eder den Pumuckl gepackt und ihn vor sich hingestellt und ihm eine richtige Rede gehalten. Also Pumuckl, jetzt hören wir mal gut zu. Warum? Man kann nicht einfach auf der Welt immer alles, was einem nicht passt, einfach kaputt machen. Warum? Wo kämen wir denn da hin? Man kann ja auch nicht jemand, der einem Freude machen will, einfach ins Gesicht sagen, bleibt man mit deiner Freudmacherei vom Hals. Warum? Warum? Es ist halt einmal so, dass dem einen was gefällt, was dem anderen überhaupt nicht gefällt. Man muss jeden auf seine Fasson selig werden lassen. Nicht? Warum? Warum? Warum? Bist du mit dem Gartenzwerg auf deine Fasson selig? Nein, nicht ich. Nicht, bin aber ich auf meine Fasson selig? Nein, aber die Frau Kunert. Sind es deine Geranien oder die von der Frau Kunert? Ja, freilich sind es die meinen, aber... Wen hast du lieber, die Frau Kunert oder mich? Ja, dich. Was aber ist dir lieber, ob die Frau Kunert gekränkt wird oder ich? Also ich meine, wenn du schon mich lieber hast, ja, dann... Was heißt denn da kränken? Ich will dich natürlich nicht kränken, aber... Ja, aber kein Aber mehr, kein Aber mehr. Nein, es ist genug der Aberei. Wenn alles so ist, wie du sagst, dann kann ich ja den Gartenzwerg getrost herunterwerfen. Nein. Lass mich los! Nein, wenn du so nicht einsiehst, dann muss ich mir eben anders helfen. Wie? Mit der Schnur, da binde ich jetzt den Gartenzwerg am Fensterstock fest. Dann kannst du machen, was du willst. Ja, dann kannst du ihn gar nicht mehr runterwerfen. Doch! Das kann ich schon. Während du ihn anbindest, werf ich ihn hin und nein, Freundl, das tust du nicht. Denn ich habe ja nicht nur ein Schnürl da, sondern zwei. Und mit dem zweiten binde ich dich so lang da am Schraubstock fest, bis ich draußen den Gartenzwerg festgebunden habe. Verstanden? Und zwar mache ich das gleich. Nein. So und so. Lass mich aus. Ich kann mich ja gar nicht mehr rühren. Das brauchst du auch nicht in die nächsten 5 Minuten. So, und das hätten wir jetzt, ja. Oh, das ist Koboldsschmack und Koboldsschande. Ich will weg da. Ja, gleich, der wieder weg. Ich hab ihn ja gleich festgefunden. Wo wickel ich denn die Schnur da rum? Ah ja, und den Haken. Da sieht man es nicht so. Und da spanne ich das Schnirl darüber. Und wenn ich jetzt den Gartenzweig. Ja, Kreisbirnbaum, Hollerstaden. Ja, wie darfst du denn das geben, Pumuckl? Na, der ist ja noch festgebunden. War das, was da jetzt runtergefallen ist, vielleicht ein Gartenzwerg? Ja, und jetzt ist er mir selber ausgerutscht. Mir selber ist er ausgerutscht, gerade wie ich ihn anbinden wollte. Ja, sowas. Ja, darf denn das sein? Ja, das darf. Ich erlaube es, dass es das darf. Und du darfst mich jetzt wieder losbinden und du darfst mich nicht einmal schimpfen. Du darfst dich selber bei der Nase nehmen und ich darf dir großmütig verzeihen, weil du ihn selber hinuntergeworfen hast, verzeih ich dir, dass du den Pumuckl, Nachkomme der Klabauter, auf unwürdige Weise festgebunden hast. Ja, komm, jawohl. Bind mir dich wieder los. Ja, zwischen den Geranien hier und auch in Spanien fällt, du wirst kaum ahnen, jeder Zwerg hinanien, ja, hinabien, ja. Hinab, hinunter, futsch, kaputt, fertig, aus. Ja, komm jetzt her, auf, hilf mir lieber, die Scherben wieder zusammenkehren. Mit Vergnügen, bin mit Vorliebe damit beschäftigt. Nur die Angel ist noch ganz... Die kann ich brauchen, ja. die Angel kann ich brauchen. Weißt du, ich werde mich nie mehr bücken, sondern alles, was hinunterfällt, nur noch heraufangeln. Ja, weil du so weit nunter hast, wenn du dich bückst. Bitte kehr langsam. Das sind ja die allerschönsten Scherben, die es gibt. Das sind ja die Scherben vom letzten Gartenzwerg, den die Frau Kunert hatte. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Ja, Herr Winkler, was führt Sie denn zu mir? Herr Eder, mein schlechtes Gewissen. Gehirns auf, Herr Winkler. Ja. Es hat mir ja so leid getan, dass ich Ihren Gartenzwerg kaputt gemacht habe. Also. Da habe ich einen neuen Gartenzwerg besorgt. Einen neuen? Ich habe zwar keinen mit einem Schubkarren bekommen, dafür aber einen mit einer Laterne. Und ich hoffe, er gefällt Ihnen. Herr Eder, was war jetzt das? Das ist aus dem Vorderhaus gekommen, so. da werden Kinder irgendwo spielen und die schreien so. Es ging mir durch Mark und Knochen. Mir auch, Herr Winkler, glauben's mir's. Mir auch. Ist es nicht zum Verrücktwerden? Noch ein Gartenzwerg. Diesmal einer mit einer Laterne, die man an eine Taschenbatterie anschließen kann und die dann echt leuchtet. Nachdem sich der Herr Winkler von dem Schreck über den Pumuckl-Entsetzensschrei einigermaßen erholt hatte, sah er die Schnur, die der Meister Eder ja für den vorhergehenden Gartenzwerg schon am Fensterpfosten befestigt hatte, und meinte... Ja, ich bind ihn gleich fest, wissen Sie. Für Kunden wie mich, die nicht Acht geben und alles herunterwerfen. Ja. Und so ist es gekommen, dass der dritte Gartenzwerg fest angebunden war, als der Pumuckl sich wieder blicken ließ. Es begann schon zu dämmern. Wortlos starrte der kleine Kobold auf den Zwerg mit der Laterne. Plötzlich fragte er, ob das schön ist, wenn die Laterne brennt? Nee. Und dann sind die grünen Blätter alle beleuchtet, ja? Ja. Kannst du die Laterne vielleicht mal anzünden? Naja, wenn man so eine Taschenbatterie anschließt, freilich. Aha, hast du nicht so eine Batterie? Batterie. Batterie. Habe ich schon, ja. Dann könntest du das doch mal anzünden. Ja, wer weiß, was du dann wieder anstellst. Und wenn ich ganz sehr bestimmt nichts anstelle... Ja, probieren können wir's ja. So, da haben wir jetzt eine kleine Batterie. Jetzt schauen wir mal, ob die reingeht. Ja, gut. So, die stecken wir jetzt da rein. Ja, passt. Und jetzt zünden wir's an. Ui, das sieht aus wie Sommernacht und Leuchtkäfer. Ich mag Sommernacht und Leuchtkäfer. So, soll ich mich mal unter die Laterne setzen? Naja, wenn's meinst. Ein Koboldslicht. Ein richtiges Koboldslicht. Ja, aber Gartenzwerg hängt dran. Weißt du, den sehe ich ja eigentlich gar nicht. Ach so. Nur der rote und der grüne Lack glitzert. Das glitzert mir übrigens alles recht angenehm. Du, das ist ein Licht zum Dichten. Ein Dichterlicht, ein Pumuckl-Dichtergelichter. Mhm. Gib mal Acht, ich versuche jetzt ein Gedicht zu dichten. Um die Wette mit den Sternen leuchten in der Nacht Laternen. Wird die Welt dann voller Lichter, wird Pumuckl ein großer Dichter. Mhm, ja, nicht schlecht. Ja, dann kann ich ja nachgehen und unser Abendessen richten. Ja, ne? kannst du machen. Ich sitze ja hier unter der Laterne und dichte. Gartenzwerge sind nicht übel, sind als Scherben sie im Kübel. Wenn sie aber Lichter tragen, verbreiten sie durchaus Behagen. Bin ich heute gut. Ui, schön. Was läuft denn dort beim Eder? Das ist was vor dem Fenster steht. Gehen wir mal hin. Ja, geh mal hin. Ui, schau, wie nett. Ein Gartenzwerg mit einer Laterne. Fundig. Leuchtet das elektrisch oder mit einer Batterie? Ich seh's nicht. Halt mich mal rauf. Nein, du bist mir zu schwer. Angeln halt runter den Zwerg. Geht nicht. Der ist anbunden. Aber ich kann den Knoten von der Schnur aufmachen. Hab schon. Jetzt kann ich den Zwerg runterangeln. Oh. Ui. Was machen wir jetzt? Nix. Komm, rennen wir davor, dass uns keiner erwischt. Ja, renn da weg. Oh, der schöne Gartenzwerg. Ja, was ist denn jetzt? Hast du ihn glücklich doch runtergeschmissen? Nein, ich war's nicht. Ich hab ja gedichtet und ich war ja so froh. Und jetzt ist er hin, mein schöner Gartenzwerg. Ja, Moment, wie denn das? Zwei Buben waren's. Die wollten ihn bloß bewundern und anschauen. Und warum bin ich denen nicht nachgelaufen? Warum habe ich die nicht wenigstens zum Stolpern gebracht? Ich war ganz sehe, dann man kann doch nicht einfach Gartenzwerge kaputt machen. Hey, das ist mir aber ganz neu. Ja, zuerst hast du es doch ganz gut können. Ja, zuerst, das war ja auch was anderes. Da habe ich ihn nicht leiden können. So. Aber den konnte ich leiden. Vor allem die Laterne. Und wenn ich was leiden kann, dann darf man nicht. Ach, du darfst also und die anderen dürfen nicht. Kobolde unterscheiden sich in der Einstellung also kein bisschen von den Menschen. Aber die Laterne ist ja noch ganz. Guck mal, die ist ja noch ganz, ganz. Ja, Feigrad. Weißt was? Die machen wir jetzt über dein Bett. Oh ja. Ja, dann hast du genauso wie ich dein eigenes Nachttischlamperl. Mein eigenes ja. Nachttischlamperl. Oh, ja. Mein eigenes. Eigenes Nachttischlamperl. So geschah es dann auch. Und da steht er noch. Was der Meister Eder zu Frau Kunert gesagt hat, als sie kam, um ihren Stuhl zu holen und nach ihrem Gartenzwerg gefragt hat. Ganz einfach. Die Wahrheit. Nämlich, dass der Gartenzwerg hochgeehrt oben in der Wohnung steht. Welcher Gartenzwerg? Nun ja, danach hat sie nicht gefragt. Denn schließlich konnte sie ja nicht wissen, dass es drei von der Sorte gegeben hat.